Kundgabe 5163. Empfangen durch Bertha Dudde am 2. und 3. 7. 1951. Bibel, Geistwirken. Nach Vortrag der Zeugen Jehovas. Lasset nur das gelten als Wahrheit, was ich euch von oben zugehen lasse. Was damit nicht übereinstimmt, ist nicht mein, sondern meines Gegners Geistesprodukt. Denn mein Wort wird immer das Gleiche bleiben, und sein Sinn wird sich niemals widersprechen, wenn er richtig verstanden wird. Gerade die falsche Auslegung meines Wortes ist der Anlass, dass ich rein und unverfälscht es immer wieder zur Erde leite, mit der Erklärung, wie ich mein Wort verstanden haben will. Menschenverstand verwirrt sich oft und findet sich in meinem Wort nicht mehr zurecht. Menschenverstand ist aber wiederum von sich eingenommen und glaubt sich selbst fähig dazu, mein Wort richtig auszulegen und lässet dabei gänzlich außer Acht, dass göttliche Worte nur mit göttlichem Geist ergründet werden können und dass ohne göttlichen Geist der wahre Sinn nicht gefunden werden kann. Und darum muss vorerst mein Geist im Menschen wirken können, ehe dieser meines Wortes Sinn erfasst und er ihn seinen Mitmenschen übersetzen kann. Wie ich stets zu den Menschen sprach, so spreche ich auch heute noch mit ihnen und immer nur die reine Wahrheit, weshalb sich mein Wort auch niemals verändern kann. Es sollte auch immer das gleiche Verständnis dafür vorhanden sein. Doch das Denken eines Menschen wird immer seinem Willen entsprechen. Denn wie dieser gerichtet ist, so ist auch die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen. Und da mein Wort die ewige Wahrheit ist, so wird es immer mehr oder weniger richtig erkannt werden, je nachdem der Wille des Einzelnen beschaffen ist. So also entstehen oder entstanden Irrlehren als Folge des freien Willens der Menschen, der sich auf die Erkenntniskraft auswirkt. Und darum sind Menschen nicht zum Verbreiten meines Wortes oder zur Lehrtätigkeit befähigt, so wie der Wille eine falsche Richtung eingeschlagen hat, so wie er selbst nicht erkennt, dass die Wahrheit allein nur gewonnen werden kann, wenn der Wille sich völlig dem Meinen unterstellt und also die Wahrheit nun sein unbestrittenes Eigentum ist. Solange aber nicht der Wille entscheidet, sondern der Verstand, ist dem Irrtum Tür und Tor geöffnet, denn der Verstand kann von dem beeinflusst werden, der wieder die Wahrheit zu Felde zieht. Es gibt nur einen Weg zur Wahrheit, der unbedingt gegangen werden muss, den Urheber der Wahrheit selbst anzurufen um jene, und was nun dieser dem Menschen zukommen lässt, ist die alleinige Wahrheit. Leicht verständlich und glaubhaft sprechen die Worte aus der Höhe zu euch Menschen und werden auch von denen ebenso angenommen, die gleichfalls guten Willens sind. Denn sie sprechen zum Herzen, und das Herz empfängt sie auch, während der Verstand sich ungewöhnlich bemühen muss, wenn ihm das Herz nicht den Sinn der Worte erklärt. Der geistige Sinn kann euch Menschen nur von mir selbst erklärt werden, und zwar wieder nur durch den Geist. Das Gleiche gilt auch für das Wissen, dass ihr Menschen aus dem Buche der Väter schöpfet. Auch dieses muss euch erst mein Geist erklärt haben, ehe ihr in den rechten Sinn der Worte eindringen könnet. Doch dazu bedarf es wahrlich keines Studiums, keines verstandesmäßigen Einsammelns von Geistesgut, wenn auch letzteres mein Wort genannt wird. Denn mein Wort wird es erst, wenn mein Geist in euch wirksam geworden ist und dann der Geist des Wortes zu euch spricht, nicht nur der Buchstabe. Und es wirket mein Geist in jenem Menschen, der sein Herz völlig zur Liebe gestaltet hat. Dieser erkennet klarstens auch den geistigen Sinn, der in jedem Buchstaben verborgen ist. Mein Wort aber, das euch Menschen aus übergroßer Gnade direkt aus der Höhe vermittelt wird, weil eine übergroße geistige Not außergewöhnliche Hilfe erforderlich macht. Dieses Wort ist Übermittlung und Erklärung zugleich. Es gibt euch Menschen Aufschluss in allen Fragen, deren Antwort für euch nötig ist. Wollet ihr eure Seelen retten aus der Gefahr des Verderbens am jüngsten Tage? Dieses Wort kann stets als Richtschnur genommen werden, auch von denen, die verstandesmäßig in das Buch der Väter einzudringen suchen und über den Sinn meiner Worte noch im Unklaren sind. Und wo die Ergebnisse sinngemäß abweichen von meinem aus der Höhe vermittelten Wort, dort möget ihr ruhig verwerfen, was letzterem nicht entspricht. Ich verwerfe darum jedoch nicht das Buch der Väter, das mein Wort in sich birgt, jedoch aus weisem Ermessen den Sinn der Buchstaben verhüllt, um so als erstes die Menschen zum Erwecken des Geistesfunkens in sich zu veranlassen, der sie dann sicher und wahrheitsgemäß und leicht verständlich belehren wird. Solange aber der Geist noch unerweckt ist, wird auch der Mensch nicht voll in der Wahrheit stehen, weil diese auszuteilen ich selbst mir vorbehalte, sie jedoch keinem Menschen versage, der mich liebt und meine Gebote hält, der durch uneigennützige Nächstenliebe mir dieses beweiset und mich dann innig um die Wahrheit, um Erhellung seines Geistes angeht. Ihm wird alles verständlich sein, und weder Zweifel noch unwahre Gedanken werden in ihm auftauchen. Denn nun kann mein Geist in ihm wirken, der Tröster, den ich euch verheißen habe, der euch in alle Wahrheit leitet und auch erinnern wird alles dessen, was ich euch gesagt habe. Amen.